Meine Damen und Herren, uns interessiert zurzeit, wie eine Theorie, eine Philosophie in der modernen Zeit entsteht, was deren Genesis ist, was deren Entstehungsbedingungen sind, die nie so ganz gleichgültig sind für das, was aus dieser Theorie, aus diesem Denken wird und bis in die Verästelungen eines solchen theoretischen Gebäudes sich wirksam zeigen, was die einzelnen Menschen, die das formulieren, mitbringen aus der eigenen Bildungsgeschichte. Ich möchte also nicht den Eindruck erwecken, dass hier ein oder zwei oder drei Leute sind, die etwas gründen und sagen, das ist es. Sondern der Entstehungsprozess der kritischen Theorie oder der Frankfurter Schule, wenn wir den weiteren Begriff bilden, ist ein sehr komplizierter, sehr verwickelter und mit vielen ungleichzeitigen Bildungselementen versetzt. Persönlichen, also was die Persönlichkeitsstrukturen der aktiv und kreativ Arbeitenden betrifft, was die Verschiebung der Zeitverhältnisse betrifft, was die Kooperation betrifft. Am Ende zeigt sich, dass ein solches Projekt nur eine kollektive Anstrengung ist von Anbeginn. Eine auch nicht bewusst immer verdeutlichte Kooperation zwischen zwei oder drei Leuten, sondern dass sehr viele Elemente hinzukommen müssen, dass man am Ende so etwas wie die Identität einer Philosophie oder Theorie sichtbar machen kann. Das ist vielleicht verschieden von der Art und Weise, wie in der Vergangenheit, im 19. Jahrhundert und früher, Philosophien entstanden sind aus dem Entwurf einzelner Personen, großer Philosophen. Ich kann nicht sagen, wie es zustande kommt, dass eben eine solche Philosophie wie die Kants wesentlich darauf sich gründet, dass hier eine Biografie im Spiel ist, prägend für das, was dann Transzendentalphilosophie ist. Ich kann schon besser verstehen, dass die nachfolgenden Philosophien von Kant mehr oder weniger kollektive Produkte sind. Wenn Sie zum Beispiel das Tübinger Stift nehmen, in dem Schelling und Hegel sich gebildet haben, sich ausgetauscht haben über das, was Kant gedacht hat, dann haben Sie hier schon einen kollektiveren Zusammenhang, der sich dann ausprägt in den einzelnen großen philosophischen Systemen, sehr verschiedener Art. Aber doch an der Reibungsfläche Kant ist der ganze deutsche Idealismus entstanden. Für die, die dann in die Geschichte des Denkens als Hauptverantwortliche für die Frankfurter Schule auftreten, gibt es diese selbstverständliche Folie, von der sie ausgehen können, die sie kritisieren können, die auch anerkannt ist, nicht mehr. Für jeden Nachkantianer ist es klar, er muss sich mit Kant auseinandersetzen, ob es Schiller ist, ob es Schelling ist, ob es die jungen Leute sind, selbst Beethoven und andere nehmen zur Kenntnis die kantische Philosophie. Das ist der epochale Bruch im Denken. Das ist die moderne Philosophie. Und ich habe davon gesprochen, dass so tastende Versuche, eben weil vielen dieser Zeit da sind, die husserische Philosophie als die Folie zu betrachten, an der man sich abarbeiten kann, um einen eigenen Standpunkt zu gewinnen. Das gilt aber durchaus nicht für alle. Und das gilt auch gar nicht in dem Sinne, dass er der anerkannte Philosoph dieser Zeit ist. Es tritt dann Heidegger auf und es treten andere auf. Und es sind auch die klassischen neukantianischen Schulen von Cassirer und anderen, da Natorp. Das heißt, es gibt keinen Philosophen, an dem man sich so reiben kann wie an Kant. Deshalb möchte ich diese biografischen Facetten, die ich erwähnt habe, im Leben Adornos noch einmal darauf beziehen, dass Adorno im Unterschied zu Horkheimer gleichsam aus der Immanenz des philosophischen Denkens in die Welt drängt. Ich werde Ihnen das an zwei Schriften kurz zeigen. Das ist einmal eben das Unbewusste in der transzendentalen Seelenlehre, die nicht dann realisierte Habilitationsschrift, beziehungsweise er hat die Habilitationsschrift, die eingereicht war bei der Frankfurter Fakultät, zurückgezogen. Und das ist zweitens seine Dissertation. In beiden frühen Sachen arbeitet er einmal am Ding und einmal am Ich sich ab und kommt in beiden Konstellationen auf einen Punkt, in dem dann ja materialistische Philosophie das Resultat ist. Bis 1930 erscheint der Name Marx bei Adorno kaum. Vielleicht können Philologen das nachweisen, dass er irgendwo erwähnt wird. Ich weiß es nicht. Es erscheint nicht. Es ist auch zwingend, warum er nicht erscheint. Gerade die Besessenheit Adornos auf immanente Kritik zeigt sich hier, die bis zum Lebensende dauert. Deshalb sage ich, bestimmte Zugangsweisen, Denkweisen prägen sich sehr früh und halten sich durch. Ich möchte deshalb in diesem biografischen Zusammenhang den Bruch 1930-33 halten und die übrigen biografischen Daten, Emigration und das alles, was folgt, einbinden in die Analyse der Werke, die dort entstehen in der folgenden Zeit. Mir geht es zunächst hier nur darum, bis 1930, spätestens 1933, die Frankfurter Schule in ihren Strukturelementen zu kennzeichnen. Und lassen Sie mich noch einmal zurückgehen auf dieses für Adorno entscheidende Problem und später wiederkehrende Problem in der sogenannten Metakritik der Erkenntnistheorie der husserlschen Auseinandersetzung. Er sagt in der Zusammenfassung seiner Dissertation, die Unterscheidung von Sein als Bewusstsein und Sein als Realität wird zur kardinalen Unterscheidung der husserlschen Erkenntnistheorie in dem Gegensatz der Noesen, also Noesis, der Erlebnisse, die Bewusstsein von etwas sind, also der Erlebnisse, die Bewusstsein von etwas sind, und der Noemata, also der Gegenstände, der wie immer gearteten Gegenstände, von denen die intentionalen Erlebnisse Bewusstsein sind. Daran arbeitet er sich ab in dieser Philosophie. Das ist aber das Panorama der logischen Untersuchung bei Husserl. Und er sagt jetzt in dieser Zusammenfassung der Dissertation, da es jedoch nicht als durch den Bewusstseinszusammenhang für den Ablauf der Erscheinungen konstituierte Regeln, sondern als dem Bewusstsein leibhaft gegeben verstanden wird, wird schließlich unverständlich, wo das Ding Noema überhaupt seinen Ort hat. Denn Husserl hatte gerade bezeichnet, dass das Wesen des Dings darin besteht, dass ich die Raumzeitkoordinaten wegnehme. Und Adorno sagt hier in seiner Dissertation, schon wenn man die Zeit- und Raumkoordinaten wegnimmt, nimmt man gleichsam die materialistische Basis der Welt weg. Die ist nicht verortet. Mit anderen Worten, Husserl kehrt in den Idealismus zurück, den er gerade sprengen will durch seine Bewegung hin auf die Sachen. Er ist also, kann der Philosoph sagen, inkonsequent in seinem Denken. Was er zu leisten beansprucht, nämlich zu den Sachen zu kommen und eine deskriptive Philosophie zu entwickeln, die sich nicht mehr im Denken nur bewegt, sondern wirklich mit den Dingen umgeht, ist mit dieser Philosophie nicht realisierbar. Deshalb verlässt Adorno hier den transzendentalen Ansatz sowohl seines Lehrers Cornelius wie den transzendentalen Ansatz von Husserl und sagt, wir müssen die materielle Welt untersuchen, erforschen, erfahren. Die Erkenntnis der materiellen Welt ist nicht mehr bezogen nur auf dieses Schema Ding Noema Noesis oder Noesen. Nicht? Also die Empfindungen sind nicht daran gebunden. Und gleichzeitig ist mit dem Zerfall der Welt gesetzt, dass wir Theorie brauchen, benötigen, um doch in dieser zerfallenen Dingwelt so etwas aufzuraffen, begreifbar zu machen, was sonst in dem zerfallenen Zustand bliebe, also unbegriffen bliebe. Sowohl empirische Sozialforschung ist angelegt in der Kritik an Husserl bei Adorno, wie auch Theorie. Wir müssen den Zusammenhang stiften, aber wir können ihn nicht mehr aus dem bloßen Ich stiften, wie der Idealismus. Das Ich denke muss alle meine Vorstellungen begleiten können. Das Ich als Prinzip aller Philosophie ist zu Ende. So, wenn das Ich als Prinzip aller Philosophie zu Ende ist, dann ist das Ich auch ein anderes geworden. Und deshalb arbeitet sich Adorno an der Psychoanalyse ab. Das Ich ist nicht mehr Herr im eigenen Haus, sagt Freud schon 1923. Aber die transzendentale Seelenlehre geht noch von einer Doppelung des Ichs aus. Nämlich das transzendentale Ich und das empirische Ich. Von dieser Spaltung. Das transzendentale Ich ist gewissermaßen, wenn man so will, die Idee der Einheit. Des Ichs. Das empirische Ich ist das in die Mannigfaltigkeit auseinandergelegte. Beide Iche, wenn man so will, versucht Adorno in dieser Schrift, die er zurückgezogen hat, wieder miteinander zu verknüpfen und ein wesentliches Element zu betrachten in den Aufbauprinzipien von unten, nämlich von der Triebstruktur her. Auch hier haben Sie bei Adorno den Gang vom Idealismus zum Materialismus. Nicht gerade die Triebstruktur, also die Trieblehre von Freud. Also das, was den libidinösen Energiehaushalt ausmacht, der von unten kommt, von der Körpergestalt, von der Organgestalt, ist das, was schließlich konstituiert den Zusammenhang, die Einheit des Ich. Es ist überhaupt nicht zu trennen, die Identität des Ich von der Nicht-Identität der Triebstruktur. Man kann das hier noch weiter entfalten an diesen beiden Schriften, an der Dissertation 1925 und, glaube ich, dann 1927, diese zurückgenommene Habilitationsschrift, welche Mühe Adorno darauf aufwendet, aus seinem eigenen idealistischen Bildungskanon immanent auszubrechen. Das heißt, durch Nachweis der Inkonsistenzen dieses Denkens, das eben von solchen Identitätsprämissen ausgeht. Und er produziert hier den Blick auf Dialektik. Und er produziert hier den Blick auf Materialismus. Das heißt, auf eine zerfallene Welt, die gleichwohl ihre Elemente von Einheit hat, wenn auch häufig nur in der Herrschaftsform. Also in der Form, in der Herrschaft und nicht Emanzipation hergestellt wird, stellt sich dann Einheit her. Das heißt für Adorno jetzt, dass erst vergleichsweise spät Gesellschaft, kapitalistische Gesellschaft, Arbeiterbewegung überhaupt in den philosophischen Blick gerät. Und die Dechiffrierung von Gesellschaft an Produkten der Ästhetik, Wagner und so weiter, wird dann zu einem Hauptthema in der Zeit vor der Emigration, vor 1940, vor der Dialektik der Aufklärung, die etwa 44, 42, 41 beginnen, Horkheimer und Adorno an diesem gemeinsamen Werk zu arbeiten. Nehmen Sie einmal diese intellektuelle Linie und nehmen Sie die Horkheimersche Linie mit der Erfahrung der Welt, wie ich sie beschrieben habe, mit der Not der Menschen, mit Klassenkampf. Alle diese Begriffe sind für Horkheimer selbstverständlich. Und Sie sehen, dass hier so Biografien einfach nicht von vornherein aufeinander angelegt sind, sondern eher etwas Disparates an sich haben, was die Bildungsgeschichte betrifft. Und was für die Frankfurter Schule kennzeichnet ist, und es haben sich große Verdienste um die Rekonstruktion dieser Zeit Rolf Wiggershaus und Alfred Schmidt erworben, das gilt auch insbesondere für die philosophische Dimension, der Schüler und Kollege, Frankfurter Kollege von mir, der Alfred Schmidt, hat das sehr genau rekonstruiert, kommen jetzt Blickrichtungen von einzelnen Menschen zusammen, die in der Intention etwas Ähnliches im Auge haben, die aber noch nicht kooperieren. Das kennzeichnet etwas die lockere Form, in der die Idee eines Instituts für Sozialforschung Anfang der 20er Jahre im Schwange ist. Sie müssen ja sehen, dass bis zu dieser Zeit kein einziger Marxist auf einem deutschen Lehrstuhl sitzt. Wie sollte er auch? Es sind zum Teil aufgeklärte, aber eben doch resistente Burgen, diese Fakultäten, die sich eingekesselt und eingeigelt haben gegenüber der gesellschaftlichen Realität, und diese gesellschaftliche Realität dringt praktisch nur in die Spezialwissenschaften hinein, meinetwegen in die Disziplin der Staatswissenschaft und in die Disziplin der Ökonomie. Etwas stärker dann schon zu Beginn des Jahrhunderts und in den 20er Jahren in die Soziologie. Aber philosophische Theoriebildung, die sich mit Problemen des Proletariats beschäftigen könnte oder des Klassenkampfes oder der sozialen Lage von Angestellten und Arbeiter, ist ganz ungewöhnlich, trotz verschiedener Versuche seit Marx und anderen, auch des Austromarxismus, in diese Richtung auszuschwärmen und etwas zu tun. Aber es sind außeruniversitäre Anstrengungen. Was sich hier in Frankfurt herausbildet, ist von sehr vielen verschiedenen Leuten, Intellektuellen, Unternehmern, begabten Unternehmern, die Idee einer Sozialforschung zu entwickeln, die angekoppelt ist an eine Universität. Diese Idee ist im Schwange und wird von verschiedenen Leuten auch in den Ministerien mitverfolgt. Unter anderem von einem Staatssekretär, Karl-Heinrich Becker, der schon im Kaiserreich gearbeitet hat, der aber Reform aufgeschlossen gewesen ist, ein Reformer, kein Sozialdemokrat, ein Reformer dieser Zeit, der diese Idee für gut hält, ein Archiv und eine Dokumentationsstelle über die sozialen Bewegungen der modernen Welt, überhaupt was in der modernen Welt abläuft, sichtbar zu machen, auch eine entsprechende Bibliothek zu begründen. Aber natürlich hat der preußische Staat kein Geld dafür. Aber er behindert nicht diese Idee. Und hier zeigt sich jetzt was merkwürdig hinzukommt zu diesen ganzen Ideen, eben ein reicher Getreidefabrikant oder der Sohn Felix Weil, der Sohn von Hermann Weil, hat große Geschäfte in Lateinamerika gemacht mit Getreidehandel, möchte irgendeine große Idee realisieren. So kann man das schon sagen. Er möchte einfach ein Institut gründen, das, wie er dann einmal ausdrückt, einer kommenden Räterepublik als Geschenk überlassen wird, seine Idee. Und hat Geld dafür zur Verfügung, größere Geldsummen. Und es treten jetzt Verhandlungen auf sehr verschiedener Instanzen und sehr verschiedener Leute, ein solches Institut zu gründen und an die Universität anzubinden. 1924 wird dieses Institut für Sozialforschung gegründet, mit Leuten, die alle gar nicht in der späteren Frankfurter Schule eine Rolle spielen. Der Einzige, der hier die Wache hält, ist Friedrich Pollock, der beauftragt wird als Generalbevollmächtigter des Getreidehändlers Felix Weil, tritt er auf und hat auch entscheidendes Gewicht in der Bestimmung dieses Instituts. Dieses Institut, das gegründete Institut, hat eine fantastische Bibliothek und sehr viele Arbeitsräume für Wissenschaftler. Hier soll kooperativ etwas untersucht werden, was den nicht dogmatischen Marxismus betrifft als Theorie und was die sozialen Bewegungen und Ausstände, Streiks dokumentiert. Also eine Art Bilanz der gegenwärtigen Welt soll hier vorgelegt werden. Hier ist überhaupt noch nicht die Rede davon, dass Leute wie Horkheimer oder Adorno, sie suchen Kontakt und haben Kontakt mit diesen Gründungsmitgliedern. Aber man muss auch sehen, dass noch 1924 Horkheimer praktisch nichts veröffentlicht hat. 1925 in allem Respekt würde ich sagen, magere Habilitationsschrift über Kant, Kritik der Urteilskraft als Vermittlungsglied zwischen Kritik der praktischen Vernunft und Kritik der reinen Vernunft. Eine kleine, auch dünne und auch nicht sehr aussagekräftige. Wenig hat er veröffentlicht, aber offenkundig ist ihm zugute gekommen, die Idee einer solchen Sozialforschungsstelle, kann man zunächst einmal sagen, in der jetzt geistige Produktivität verknüpft wird mit nein, geistige Produktivität nicht mehr gestützt wird auf bloße gedankliche Verlässlichkeit, so kann man das sagen, sondern geistige Produktivität verknüpft wird mit der Integration verschiedener Fachdisziplinen auf der Ebene von empirischer Untersuchung, ist sehr früh schon eine Idee von Horkheimer, die sich andeutet in seinen Notizen, wie wir das jetzt hinterher feststellen können. Und offenkundig ist es diese Idee, die dann bestimmend wird für das, was ab 1930 das Institut ist. Karl Grünberg, ein, wenn man das abwertend meint, so ist er bezeichnet worden, ein Kathedermarxist aus Österreich, bekommt den Lehrstuhl und die Leitung dieses Instituts. Er ist angeschlagen, krank. 1928 kommt er einen Schlaganfall und ist arbeitsunfähig, stirbt 1940. Aber Karl Grünberg gibt ein Archiv, das sogenannte Grünberg-Archiv, heraus, das bis 1930, 31 erscheint, in dem die soziale Lage der Welt dokumentiert wird, in einer hervorragenden Weise. Aber Sie sehen hier bis 1930 eigentlich keinen philosophischen Gedanken am Werk in diesem Institut für Sozialforschung. Der Einzige, der ein bisschen ausschert aus dem ökonomisch-sozialen, historischen Zusammenhang, ist Leo Löwenthal mit der Analyse der gesellschaftlichen Bedingungen, Gründe der Literatur. Das ist aber eher marginal in diesem Kontext bis 1930, als Horkheimer den Lehrstuhl bekommt und Direktor des Instituts wird, mit der Maßgabe, dass, falls sich Grünberg wieder als arbeitsfähig zeigen sollte, er mit ihm über die Teilung dieses Direktorats verhandeln müsse. Bis 1930 hat das Institut viele gute Facetten im Sinne der Dokumentation und des Archivs und der Arbeiten, aber eigentlich keine theoretische Identität. Und wie entsteht eine solche theoretische Identität einer Philosophie heute? Ich habe gesagt, das ist eine sehr verschiedene Situation zum 19. Jahrhundert. Jedenfalls in Bezug auf die Philosophien, die man nicht einfach als Schulphilosophien bezeichnen kann. Ab 1850, also in der nachhegelschen Zeit, geht es ja wesentlich um Renaissancen und sekundäre Entwicklungen von schulphilosophischen Systemen, eben Neukantianismus verschiedener Prägungen, Schopenhauer gewinnt Einfluss. Es ist keine originale Philosophie, die originale Philosophie entwickelt sich eher außerhalb der Universitäten und ist nicht mehr in der Universität beheimatet. Es hat jetzt sehr viele verschiedene Gründe, warum sich die Frankfurter Schule anders konstituiert als die anderen marxistisch orientierten Denkweisen der Zeit. Man kann sagen, dass fast alle aus dieser Zeit, also Georg Lukács, Karl Korsch, Wilhelm Reich und viele andere, sehr stark die Nähe zu entsprechenden Parteien suchen, sich an die Parteien zu halten. Das heißt, ihren Praxisbegriff, auf den ich noch näher zu sprechen kommen werde, als einen parteipolitischen Praxisbegriff definieren. Deshalb die Schwankungen dieser Theoretiker, auch nur dieser drei, es gibt aber sehr viele andere, mit den Parteischwankungen auch verknüpft sind. Der unabhängige Lukács fängt an, 1934, 35 die Moskauer Prozesse zu rechtfertigen. Nicht? Also begibt sich einfach seine eigenkritischen Möglichkeiten. Korsch kämpft unentwegt für eine Form des Marxismus, in dessen Zentrum Kritik liegt. Marxismus und Philosophie ist eine kritische Auseinandersetzung mit dem Leninismus, wird ausgeschlossen aus der Kommunistischen Partei. Wilhelm Reich rezipiert die Psychologie, auch die Psychoanalyse. Er gehört zu denjenigen, die die Psychoanalyse sehr früh aufnehmen und wendet sie an auf das Alltagsbewusstsein von Arbeitern und sagt in seiner Faschismusanalyse, die ist glänzend von 1934, wenn wir die Alltagsprobleme der Menschen nicht lösen, dann werden wir sie nicht gewinnen für eine Revolution. Sexuelle Unterdrückung, Wohnungsnot, alle diese Dinge schlagen sich auf Angstbesetzungen der Menschen nieder. Und die Angst ist ein Element der Herrschaft, ist ein Kitt für Herrschaftssysteme. Er gründet dann die sogenannte Sexpol-Bewegung und wird ausgegliedert aus der Partei. Ist dann ein Intellektueller, ein auch in gewisser Weise politisch vereinsamter Intellektueller. Es trifft für viele dieser Intellektuellen zu, das, was der frühe Lukács einmal bezeichnet hat als die transzendentale Heimatlosigkeit der Intellektuellen. Die Heimatlosigkeit sollte beseitigt werden durch klare politische Optionen und klare politische Stellungnahmen. Nur wenn Sie sich dieses Jahrhundert in dieser Periode ansehen, an wen kann man sich anlehnen, ohne beschädigt zu werden? War ja auch für viele die Frage. Nicht? Wo werde ich vereinnahmt? Was kann ich mit meinem intellektuellen Gewissen vereinbaren, wenn ich das und das rechtfertige? Und natürlich gilt das genauso für die der Sozialdemokratie, an der Sozialdemokratie orientierten Intellektuellen. Allerdings weniger, weil der Toleranzspielraum der eingeforderten Parteinahme, größer ist, gewesen ist immer. Also man konnte sich auf die SPD immer großzügig beziehen. Das hat viele der sozialdemokratischen Denker dann auch gerettet, nicht nur vor Verfolgungen, also stalinistischen Verfolgungen, Verfolgung von den eigenen Leuten, sondern gerettet auch in dem Sinne, dass bestimmte Kernpunkte des ethischen Sozialismus bewahrt blieben. Horkheimer, Pollock, Adorno haben sehr früh erkannt, dass solches Einlassen auf die Parteiungen der Zeit die Autonomie des Denkens gefährdet. Und sie haben institutionelle Lösungen gesucht, um den Freiraum zu bewahren, Und ganz zweifellos sind Universitäten Schutzräume. Und ganz zweifellos war es für alle klar, ein Institut außerhalb der Universität kann nicht dazu beitragen, dass im eigenen Schulzusammenhang akademische Karrieren entstehen. Das heißt Promotionen. Insofern war es sehr wichtig, einen Lehrstuhl zu haben an der Universität, der von einem eingenommen wird, der gleichzeitig Direktor des Instituts ist. Also diese Doppelung, auf der einen Seite ein Institut, das eigene Forschungsprogramme und Projekte entwickelt und auch eigene Mitarbeiter hat. Auf der anderen Seite die Möglichkeit, diese Mitarbeiter, die in Forschungsprojekten sind, zu promovieren und zu habilitieren an den entsprechenden Fakultäten, ist ein Stabilisierungselement dieser Frankfurter Schule gewesen. Man kann also sagen, hier kommen in der Frankfurter Schule eine Reihe von kreativen Persönlichkeiten zusammen. Es ist eine große Ansammlung von sehr wachen und produktiven Leuten. Auch denjenigen, die heute nicht so bekannt sind. Aber zum Beispiel Siegfried Krakauer gehört dazu. Sehr viele haben dann auch später, gerade aus der Zeit der Immigration, aber schon in den Anfängen der Zeitschrift für Sozialforschung mitgearbeitet. Sehr viele haben sich bezogen auf diesen Zusammenhang, wie Walter Benjamin, und sind mit Rezensionen aufgetreten und haben kleine Forschungsaufträge bekommen. Das heißt, es ist auch die Vergabe von Stellen gewesen. Und Sie können sich das, die Zeit, in der akademisch nicht bestallte Leute intellektuell gearbeitet haben, Sie können sich die Not dieser Leute oder das Existenzminimum dieser Leute nicht niedrig genug vorstellen für diese Zeit, unvergleichlich viel niedriger, weil es auch keine ABM-Stellen oder so etwas Ähnliches gegeben hat, war dieses Zentrum, Institution, Institut für Sozialforschung, allmählich doch auch für viele, die sich orientierten an kritischen Marxismus, nicht nur eine geistige Orientierung, sondern auch eine kleine Einnahmequelle. Das wird viel stärker in der Emigration. Es sind also verschiedene Faktoren, die hier zusammenkommen und die ganz zweifellos auch zum Einfluss einer solchen Theorie beigetragen haben und die Stabilität ausmachten, von der dann die Frankfurter auch immer wieder ausgehen konnten. Wenn Sie 1930 als Einschnitt nehmen, zeitlich und wie ich auch meine in der geistigen Entwicklung der Frankfurter Schule, dann haben Sie hier eine Zeit, in der die Wandlungen der deutschen Gesellschaft in einem Sinne der strikten Polarisierung der gesellschaftlichen Kräfte mit Händen greifbar sind. Die Voten für die Nazis schwanken zwar, gehen dann wieder zurück, 1932. Aber es ist klar, dass das eine große Partei sein wird, die einen erheblichen Anteil der Reichstagsabgeordneten stellt, wenn auch noch nicht die Mehrheit. Aber die Prognosen der Leute, die sehen, dass hier sich ein Umbruch dieser Weimarer Republik vollzieht, gehen doch dahin, dass es sehr gefährlich sein kann. Horkheimer gehört zu denen, die schon 1930, 1931 wissen, das Gefühl haben, dass jedenfalls eine Regierungsübernahme der Nazis vorübergehend auf länger möglich ist und dass das Institut das erste ist, das geschlossen wird. Das ist eine große Weitsicht eines Geschäftsmannes und eines Analytikers der Gesellschaft. Er transferiert praktisch das ganze Vermögen des Instituts und zieht dann eben für die laufenden Kosten immer ab, kann man ja abbuchen, nach London und nach Genf. Und macht gleichzeitig die Geschicklichkeit, das noch an den Genfer Völkerbund anzubinden, also auch international zu befestigen. Das sind dann Beauftragte in London und in Genf, die das Vermögen verwalten. Das ist dann der Grundstock für das Vermögen in den Vereinigten Staaten und für die Fortsetzung eben dieses Instituts für Sozialforschung. Bis 1930 gibt es also keine wirkliche Theorie, die diese disparaten Ansätze zusammenschließt. Und wie ist sie entstanden? Oder was ist in den Köpfen derjenigen, die jetzt doch sehr stark durch diesen Lehrstuhl Horkheimers bestimmt werden, geschehen, dass hier eine Linie der sozialwissenschaftlichen Forschung und der Theoriebildung entwickelt wurde, die sich dann doch über Jahrzehnte hält? Zunächst muss ich zurückgehen, um das zu erklären, auf die Entwicklung des jungen Marx. Das, was man Linkshegelianismus nennt, das heißt also die Intellektuellen, die nach Hegel sagen, wir haben die Welt ausreichend interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Diese Intellektuellen sind sehr breit gestreut im Vormärz in Deutschland und in Europa, aber insbesondere auch in Deutschland. Es ist deshalb die 11. Feuerbach-These, rafft die Atmosphäre dieser Zeit auf. Nicht? Die Philosophen haben die Welt nur interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Dieser Veränderungsimpuls der Philosophie ist entscheidend für diese Form des Marxismus. Ich werde Ihnen das in der nächsten Sitzung zeigen, in der ersten großen Schrift, die allerdings erst 1937 erscheint, Traditionelle und kritische Theorie, wo Horkheimer nochmal genau kennzeichnet, was ist eigentlich traditionelle Philosophie und was ist die Philosophie, die wir jetzt weiter verfolgen. Das heißt, Philosophie ist als Philosophie, als akademische Philosophie für Horkheimer und Adorno an ihr Ende gekommen, Interpretationsende, soweit sich diese Weltdeutung abtrennt von einer Untersuchung der Welt. Nicht soweit es ja eine idealistische Prämisse bleibt. Aus dem Ich ob es nun ein transzendentales Ich ist oder ein absolutes Ich, die Welt noch einmal zu konstruieren, das geht nicht mehr. Wenn das aber der Fall ist, dann muss sich Philosophie im Spektrum Theoriepraxis anders definieren. Aber welche Praxis? Ich habe ja gerade erläutert, diejenigen, die dann Praxis so verstanden haben, dass es die Parteipraxis ist. Die Partei, so hat Lukács noch, also in Geschichte und Klassenbewusstsein, die Partei als Agentur der Vermittlung von Theorie und Praxis verstanden, nicht? Als Mittelglied zwischen Theorie und Praxis. Die Partei setzt um. Was ist das Kriterium dafür, dass das richtig ist, was sie umsetzt? Mit anderen Worten, das Programm der Selbstverwirklichung der Philosophie ist eins in der Frankfurter Schule, was sie unterscheidet von den anderen akademischen Schulen, das ins Leben treten der Philosophie. Aber ohne sich zu verlieren, ohne den Verstand zu verlieren, ohne sich, wie Horkheimer sagt, von den Verhältnissen dumm machen zu lassen. Das ist ein großes Problem einer ganz anderen Spannung zwischen Theorie und Praxis. Das kann nur gelingen in der genuinen Fortsetzung der Marx'schen Theorie, insbesondere auch der Frühschriften, die ja das Programm der Selbstverwirklichung der Philosophie, der Verwirklichung der Philosophie haben, wenn Praxis noch einmal das Moment der Kritik zulässt. Also Theorie nicht einfach in Praxis umgesetzt werden soll, sondern Theorie auch ein Element der Orientierung der Praxis bleibt. Und das ist ein Problem für alle diese Parteien gewesen. Welches Maß von Kritik ist zulässig? Welches Maß der Kritik ist zulässig für eine Welt, in der Solidarität gefordert wird, in der Kampf gefordert wird? Auch das sind ja Probleme, die gar nicht so vergangen sind. Nicht? Also wie weit muss die, welche Folgen hat eine Identitätsstiftung auf einem Parteitag, so dass überhaupt gar keine abweichenden Meinungen mehr gewünscht sind, um Wahlerfolge zu erzielen? Ist auch ein Problem eines diskursiven Begriffs von Kritik, und deshalb heißt es auch kritische Theorie. An sich, ich habe das schon gesagt, ist das ein Pleonasmus. Theorie ist immer Kritik der Verhältnisse gewesen. Und die hohe Gewichtung des Elements der Kritik in dieser Frankfurter Schule drückt sich auch in dieser Doppelung aus. Kritik ist das zentrale, lebendige Vermögen des Intellektuellen, des Menschen, der einen Blick auf die Verhältnisse wirft, und muss es bleiben, unter anderen, unter allen Bedingungen. Das ist also die Herkunft aus dem linkshegelianischen Zusammenhang einer Selbstverwirklichung der Philosophie, was in den Köpfen dieser Intellektuellen, die sich dann um das Institut für Sozialforschung scharen, spielt, eine Rolle spielt. Ganz abgesehen davon, dass es für Einzelne sogar biografische Bezüge gibt, nämlich für Herbert Marcuse, der zunächst bei Heidegger ist und auch Heideggerianer ist und der durch die Veröffentlichung der oder Entdeckung der Pariser Manuskripte, also jener Manuskripte über Nationalökonomie und Philosophie von Marx 1932, Kontakt sucht zu den Frankfurtern und sich dann auch abwendet von Heidegger, nicht zuletzt durch das Studium dieser Manuskripte, dieser politisch-ökonomisch-philosophischen Manuskripte, in denen ja ein ganz anderer Begriff der Welt entwickelt wird, einer durch Warenproduktion und Kapital definierten Welt. Und dieser Punkt, wie wird die Weltinterpretation aussehen können, wenn sie nicht mehr den Eindruck erweckt, einheitlich zu sein und auch das Ich nicht mehr sich als Substanzbegriff begreifen kann, spielt jetzt eine große Rolle für das Abenteuer des Geistes in dieser Frankfurter Schule, sich praktisch auf das gesamte Feld möglicher Gegenstände der Theorie und der Untersuchungen, der empirischen Untersuchungen einzulassen. Das unterscheidet auch die Frankfurter von anderen Intellektuellen dieser Zeit. Also die Kombination von geschätzter und anerkannter Aufnahme fachwissenschaftlicher Resultate. Die Kombination dieser Resultate mit einer Philosophie, die gleichzeitig versucht, einen Praxisbezug herzustellen. Zum Beispiel ist die Geringschätzung Blochs gegenüber den ornierten Fachwissenschaften, nicht wahr, mit Händen greifbar. Oder also Heideggers, die organisierte Wissenschaft in den akademischen Betrieben wird nicht aufgenommen. Das gilt für alle Sparten. Die Frankfurter Schule entwickelt da keine Arroganz, jedenfalls dem Programm nach. Im Denken spielt das schon eine Rolle. Aber es wird in vielen Punkten eben doch ernst genommen, was auch in der methodisch organisierten Erkenntnis Resultat ist. Und Sie haben diese Anerkennung bis hin zum Positivismusstreit, also eine Auseinandersetzung zwischen Popper und Adorno. Das bedeutet hier, dass zwei Dinge, und darauf wollte ich besonderes Gewicht auch in der Konstitutionsgeschichte des adornischen Denkens legen. Es wird nie in der Frankfurter Schule das Subjekt als Faktor betrachtet. Als subjektiven Faktor. Als gäbe es in der Welt objektive Faktoren und subjektive Faktoren. Wobei diejenigen, die überhaupt vom subjektiven Faktor sprechen, ja relativ fortgeschritten sind. Die nehmen ja noch zur Kenntnis, dass es so etwas wie eigenständige Subjekte gibt. Obwohl im Marxismus, Leninismus die Entwicklung des subjektiven Faktors eher beschämend verlaufen ist. Dann hat es so eine Art marxistische Rattenpsychologie gegeben. Die Reflexpsychologie, die Untersuchung ein bisschen bis zu Holzkamp hin. Ich will ihm nicht Unrecht tun, aber etwas hängt da noch von dieser objektivistischen Psychologie, als bestünde der Mensch aus Reizreaktionsschemata. Das hat etwas zu tun mit dieser Abwertung der inneren Komplexität des Subjekts und selbstverständlich mit einer rigorosen Abwertung der Psychoanalyse in den offiziellen Theorien des Marxismus. Deshalb ist auch für Wilhelm Reich kein Boden da gewesen, mit psychoanalytischen Kategorien zu arbeiten, obwohl natürlich jeder Funktionär, wenn er zu Hause sitzt und vielleicht den assoziativen Horizont seines Denkens etwas öffnet, weiß, dass es auch etwas Unbewusstes gibt. Und dass das Unbewusste vielleicht auch eine Instanz ist. Und dass es Triebenergien gibt und gebrochenes Selbst und Über-Ich und Ich ist doch die Wissenschaftsgeschichte des Marxismus-Leninismus eine Tragödie in diesem Punkt. Es hat sich da nichts weiterentwickelt, im Übrigen bis zum heutigen Punkt nicht. Bis zum heutigen nicht. Wenn Sie die Lehrstühle für Sozialpsychologie in den neuen Bundesländern nehmen, die werden alle so besetzt, dass möglichst wenig von der Psychoanalyse erkennbar ist. Es ist merkwürdig, dass solche Traditionen so tief sitzen in einer Gesellschaft, dass sie praktisch auch nicht durch Wänden zu brechen sind. Die Abwehr der Psychoanalyse ist heute gewaltig an allen Institutionen, mit Ausnahme hier in Hannover und ein paar anderen noch. Aber sonst heftig. Abwehr. Abwehr. Ja, die Abwehrstrukturen gegen das, was verdrängt wird und verdrängbar ist und nicht verdrängbar ist, die Abwehrmechanismen, so wie Anna Freud das auch sieht, sind gesellschaftliche Probleme von Zusammenhängen, in denen die Menschen nicht wissen, wie sie aus ihrer Misere herauskommen. Und das gilt schon für die Zeit von 1927, 28, 29. Was ich damit sagen will, ist, dass sich die Frankfurter Schule in dieser Zeit schon, in dieser Konstitutionszeit, einlässt auf eine Dialektik von Gesellschaft und Individuum, die die Komplexität beider in allerhöchsten Graden anerkennt und nicht auf das Schema von Sein und Bewusstsein reduziert. Zwar gehen Sie wesentlich davon aus, dass gesellschaftliches Sein, das Bewusstsein bestimmt. Aber das Bewusstsein ist, das Sein ist durch Bewusstsein konstituiert. Im Sein ist Bewusstsein, ist lebendige Arbeit, verstorbene Arbeit, sagt Marx. Gelehrte gewordene Arbeit, gegenständlich gewordene, lebendige Arbeit. Aber so, dass hier doch immer diese dualistische Struktur des Denkens aufgehoben ist, als ob das Sein eine Substanz wäre und das Bewusstsein eine eigene Substanz und sie nur zufällig aufeinander stoßen würden. Mit anderen Worten, für sie ist schon sehr früh, das lässt sich schon in den frühen Schriften von Horkheimer und Adorno genauso, aber in ganz verschiedener Dimension feststellen, dass diese innere Verbindung zwischen Sein und Bewusstsein ein Konstitutionsverhältnis und kein Kausalitätsverhältnis ist. Also kein Kausalverhältnis. Ob das eine das andere produzieren würde und man dann überprüfen kann, was die Ursache von dem Produzierten ist. Ein Konstitutionsverhältnis ist immer eine Frage der Gegenseitigkeit. Es ist genauso Bewusstsein im Sein wie Gegenständlichkeit im Bewusstsein und in der Seele. Das ist schon bei den frühen Arbeiten bei Adorno so, dass, ja, da ist der Grundgedanke der Verdinglichung des Denkens. Verdinglichung bedeutet ja, Prozesse, die es gibt, lebendige Arbeit, nehmen dingliche Gestalt an. So wie aus der Produktion, nicht aus der lebendigen Arbeit, eine Ware entsteht, als ein abstraktes Ding, gegenständliches Ding, an dem Wert, Tauschwert, Mehrwert hängt, werden geistige Produktionen, Gedichte, Musikwerke nehmen dingliche Gestalt an, materialisieren sich, und die lebendige Intellektualität hat die Aufgabe, sie in ihrem lebendigen Vorgang, in dem, was produziert wird, zu dechiffrieren. Die Methode der Dechiffrierung. Sehr früh bei Benjamin, Ursprung des Trauerspiels und in anderen Sachen, die Adorno kannte, vorgeführt. Und zweifellos in einem der größten und genialsten Kapitel dieser Zeit, nämlich im Verdinglichungsaufsatz in Geschichte und Klassenbewusstsein von 1923 bei Lukács vorgeprägt. Die Verdinglichungsproblematik. Sie müssen das, ich hoffe, ich kann Ihnen an irgendeinem Punkt das so plausibel machen, was Verdinglichung ist, weil anders versteht man die ganze Literaturkritik von Adorno nicht, ohne den Begriff der Verdinglichung. Das ist noch etwas anderes als der bloße Nachweis der Tauschwertrelationen, die in solchen Produkten stecken. Sondern es ist der Nachweis, dass hier Lebendiges in Totes verkehrt wird. Deshalb war es für ihn schlimm, das Wort Kulturgut zu gebrauchen. Weil Kulturgüter sind eben Güter wie Getreidesäcke, wie Kartoffel und so weiter, sind Güter. Die haben alles getilgt, was den eigenen Wahrheitsanspruch betrifft. Sie sind Tauschwerte. Güter sind Tauschwerte. Und selbst dort, wo sie gebraucht werden, als Gebrauchsgüter auftreten, ist eigentlich das, was das Lebendige eines Kunstwerks, eines Gedichts und einer Denkweise ausmacht, immer schon getilgt. Subjekt, Objekt. In allen komplexen Varianten, Verbindungen, Wechselbeziehungen steht im Zentrum des Denkens der Frankfurter Schule. Und das mag nun sehr simpel klingen, ist aber sehr folgenreich, wenn man sowohl die Objektseite sieht, was sie an Komplikationen, an Ansprüchen, an Brüchen, an Zerfallserscheinungen zeigt, wie auch, was es bedeutet für das Subjekt in seinem Übergang aus der bürgerlichen Identitätsannahme in einen Zustand, in dem die Ich-Funktion immer stärker minimiert wird, das heißt eingeschränkt wird, funktionalisiert wird. Und das führt ja dann zu den großen Untersuchungen des autoritären Charakters und Autorität und Familie. Es sind Gedanken vorausgenommen. Es ist viel antizipiert, theoretisch, was dann im Einzelnen untersucht wird. Seine Antrittsvorlesung, die Adorno hält, 1931 über Aktualität der Philosophie, gibt noch einmal einen klaren Begriff von dem, was nicht mehr möglich ist. Die autonome Ratio, sagt er hier, die autonome Vernunft, autonome Ich, das war die Thesis aller idealistischen Systeme, sollte fähig sein, den Begriff der Wirklichkeit und alle Wirklichkeit selber aus sich heraus zu entwickeln. Man müsste genauer sagen, aus sich heraus noch einmal zu begründen. Das Ich wird als der Grund des Kosmos angesehen. Alles, was es in der Welt gibt, und das ist eine idealistische These, hat seinen Grund, nicht seine Ursache, sondern seinen Grund, ist begründet im Ich. Das heißt, das Ich konstruiert die ganze Welt nochmal und lässt auch nichts draußen, wie es bei Hegel ist. Diese Omnipotenz, diese Vorstellung, die Welt, das Universum hat keine Kraft in sich, dem Ich Widerstand zu leisten, wie es eine Antrittsvorlesung von Hegel 1920 in Berlin heißt. Die Welt hat keine Kraft in sich, dem Geiste Widerstand zu leisten. Das ist nach Adorno zerbrochen. Es ist zerbrochen in der Philosophie und es ist zerbrochen auch im realen Ich. Und wie gehen wir mit den Bruchstücken um? Es ist ja viel früher die Frage dieses gebrochenen Ichs thematisiert, als in der Postmoderne bei Derrida und anderen. Ja, viel früher. Und es ist auch gar kein neuer Gedanke. Und manche der Postmodernen sind auch so ehrlich gewesen, dass sie sagt, sie hätten vielleicht früher Nietzsche und Adorno lesen sollen. Es ist zu spät gekommen nach Frankreich. Und es wird dann nachgeholt, dass die zerfallene Welt und natürlich die zerfallenen Texte, die diese Welt spiegeln, ist ein entscheidender Punkt der Theorieanstrengung der Frankfurter Schule, die sich, und das unterscheidet sie von dem postmodernen Denken, allerdings nicht damit beruhigt, dass es so ist. Keine Ruhe gibt im Denken, eben doch so etwas wie Zusammenhang herzustellen. Er sagt, diese These hat sich aufgelöst. Der Neukantianismus der Marburger Schule, der am strengsten trachtete, aus logischen Kategorien den Gehalt der Wirklichkeit zu gewinnen, hat zwar seine systematische Geschlossenheit gewahrt, dafür aber jeden Rechtes über die Wirklichkeit sich begeben und sieht sich in eine formale Region verwiesen, in der jede inhaltliche Bestimmung zum virtuellen Endpunkt eines unendlichen Prozesses sich verflüchtigt. Die Gegenposition zur Marburger Schule im Umkreis des Idealismus, die Lebensphilosophie Simmels, psychologistisch und irrationalistisch orientiert, hat zwar den Kontakt mit der Wirklichkeit behalten. Sie haben also hier eine starke Thematisierung dessen, was Wirklichkeit ist bei Adorno, die sie behandelt, aber dafür jedes sinngebende Recht über die andrängende Empirie verloren und dem blinden und unerhellten Naturbegriff des Lebendigen resigniert, den sie vergebens zur unklaren, scheinhaften Transzendenz des mehr als Lebens zu steigern versuchten. Dass die Phänomenologie Husserls in gerade vom transzendentalen Idealismus ihren Ausgang nahm, ist darum kein Zufall und die späten Produkte der Phänomenologie können diesen Ursprung umso weniger verleugnen, je mehr sie ihn zu verbergen trachten. Er hat den Begriff der originär gebenden Anschauung der Psychologie entrissen, Husserl, und in der Ausbildung der deskriptiven Methode der Philosophie eine Zuverlässigkeit der begrenzten Analyse zurückgewonnen, die sie längst an die Einzelwissenschaften verloren hatte. Also Husserl gewinnt etwas zurück, was längst an die Einzelwissenschaften verloren ist, ist das Argument von Adorno. Husserl hat den Idealismus von jedem Spekulativen zu viel gereinigt und ihn auf das Maß der höchsten ihm erreichten Realität gebracht. Aber er hat ihn nicht gesprengt, den Idealismus, den transzendentalen Idealismus. Das ist der Weg, der philosophische Weg von Adorno, über seinen Lehrer Hans Cornelius hinaus, über Husserl hinaus und hin zum Materialismus. Es ist also bei Adorno, kann man sagen, eine innere theoretische Erfahrung, die ihn zu Marx und dem Materialismus hin drängt. Hier noch nicht die gesellschaftliche Erfahrung. Und vielleicht spielt da auch etwas eine Rolle, was er in einer sehr schönen Sache dann gesagt hat, in einem Brief an Ernst Bloch, dass es in seiner Biografie eine merkwürdige Überlappung von Frühreife und Spätreife gibt. Also ein Frühreifer, der spät etwas lernt, was notwendig wäre. Mit diesem Satz möchte ich hier abschließen, einem 1962 in einem Brief an Ernst Bloch genommenen Satz. Sehr vieles von dem, sagt Adorno, was ich in meiner Jugend geschrieben habe, hat den Charakter einer traumhaften Antizipation, einer traumhaften Vorausnahme. Und erst von einem gewissen Schockmoment an, der mit dem Ausbruch des Hitlerschen Reiches zusammenfallen dürfte, glaube ich eigentlich recht getan zu haben, was ich tat. Ich bin eben, wie meist sogenannte Wunderkinder, ein sehr spät reifender Mensch und habe heute noch das Gefühl, dass das, wofür ich eigentlich da bin, alles erst noch vor mir liegt. Eine sehr schöne Beschreibung seiner biografischen Situation, in der diese Frage von innerer Erfahrung und äußerer Erfahrung sich ganz anders ausnimmt als bei Horkheimer, was ich also mehrfach schon gesagt habe, was aber sehr, sehr eindrucksvoll in diesen verschiedenen Biografien ist. Der Frühreife ist der Geschützte. Das ist der schnell alles macht, Karriere macht. Er orientiert sich nicht an den Ecken und Kanten, die von außen kommen. Die eigentliche Schmerzerfahrung ist 33, der Adorno. Aber auch da noch nicht. Adorno will nicht weg. Wie viele, die sich sagen, gut, er hat also einen jüdischen Vater. Also viele glauben, dass der Spuk schnell vorübergeht. Auch Adorno hat die Vorsicht von Horkheimer nicht, also er hat sie akzeptiert, weil er sowieso alles akzeptiert hat von Horkheimer, deshalb auch diese Entscheidung. Aber er war sich doch nicht sicher, ob das vielleicht doch nur eine vorübergehende Sache ist. Erst als die aktive 37, 38, die aktive Judenverfolgung und anfing, verlässt er das Land. Das ist auch so etwas wie der Optimismus gegenüber der Realität. So schlimm kann es nicht sein, weil ich bin aufgewachsen in Verhältnissen, in denen mir doch alles mehr oder weniger geglückt ist. Und der Bruch ist eben die Zeit 1933 bei Adorno und 1930 ganz eindeutig 30, 31, wo Horkheimer anfängt, das Vermögen zu transferieren für Horkheimer und viele andere Intellektuelle, beginnt Anfang der 30er Jahre eine ganz andere Zeit. Eine Zeit, die es vorher nicht gegeben hat, die auch keine Beispiele hat, deren Folgen auch gar nicht absehbar sind. Selbst für diejenigen nicht, die mit, so wie die Sozialdemokraten und eben auch Kommunisten sagen, also Hitler bedeutet Krieg. Aber was das bedeutet im Einzelnen, also auch für die Menschen, die Subjekte, die hier einbezogen sind, ist eben doch ein offenes Feld. Und die Parole eines kommunistischen Reichstagsabgeordneten, nach Hitler kommen wir, hat jedenfalls die Frankfurter, die den Subjektverschiebungen und die Ängste und dem auf der Spur sind, nicht getröstet. Ganz im Gegenteil, es beginnt jetzt eine große Phase von Reflexionen, Untersuchungen, was eben der Kopf, was die Wissenschaft zu leisten vermag an der Aufklärung der Ursachen des kollektiven Unglücks. So muss man es nennen. Der Aufklärung der Ursachen des kollektiven Unglücks, während auf der anderen Seite die Philosophie, die Theorie sich aus der unmittelbaren Praxis zurücknimmt. Niemand weiß mehr, wo er sich orientieren kann. Und selbst vorsichtige Kommentare zur Sowjetunion von Horkheimer über die Moskauer Prozesse weniger, viel weniger als zum Beispiel Blochs, sind auch Versuche, die Frage zu stellen, ob doch dieser, das, was Bloch gesagt hat, es stand zur Diskussion in den Moskauer Prozessen, Hitler oder Stalin. Und viele Intellektuelle fingen an, diese fürchterlichen Prozesse zu rechtfertigen, weil sie davon ausgingen, dass die Konfrontation zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion unvermeidlich ist und sich als Parteisoldaten der Sowjetunion zu betätigen. Eine ganze Reihe von Intellektuellen, französischen Intellektuellen, haben schlimme Sachen über die Moskauer Prozesse gesprochen, über die Verräter, die alle, wie wir heute wissen, Tuchatschewski und andere, die ganze Generalität, die falsch beschuldigt wurde, mit dem Feind zu kooperieren, haben die Frankfurter sich rausgehalten. Sie haben ganz wenig sich bezogen auf diesen Zusammenhang und intensiver jetzt sich konzentriert auf die Frage, was ist eigentlich in den Menschen los, dass sie diesen Zivilisationszusammenbruch so hinnehmen, sich als Schlachtopfer anbieten. Was ist da im Zivilisationsbruch passiert? Und das Ergebnis ist die Dialektik der Aufklärung, viele Jahre später geschrieben, 1944 in den Vereinigten Staaten geschrieben. Das möchte ich Ihnen in der nächsten Sitzung skizzieren, was da gedacht ist, weil das ist das erste große gemeinsame Werk, in dem beide versuchen, die Frage der Entstehung des Faschismus nicht mehr auf monopolkapitalistische Praktiken, auf Klassenfragen zu reduzieren, sondern gleichsam auf die Ursprünge der Rationalität zurückzugehen, auf die Ursprünge der Ich-Bildung, der gebrochenen Ich-Bildung, also bis in die Antike hinein am homerischen Mythos von Odysseus aufzeigend, die Gebrochenheiten, die dann diesen epochalen Zusammenbruch bezeichnen.